Niemals enttäuschen, nein, sie werden immer mit mir gehen. Diese Lieder für euch, meine Freunde, ich möchte Danke sagen für alles, was sie für mich getan hat. Niemals werde ich euch verraten, diese Lieder für euch, meine Freunde, ich möchte Danke sagen für alles, was sie für mich getan hat. Niemals werde ich euch verraten. All die schönen Stunden mit euch, keine habe ich vergessen. Sie sind die schönsten in meinem Leben. Und ihr könnt immer auf mich setzen, denn egal was euch passiert, ich werde immer zu euch stehen. Ich werde euch niemals enttäuschen, nein, ich werde immer mit euch gehen. Dieses Lied ist für